und wir sandten bereits Nuh zu seinem Volk. Da sagte er: O mein Volk, dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Da sagte die aus seinem Volk führende Schar, die ungläubig war: Dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das einen Vorzug euch gegenüber haben will. Wenn Allah es gewollt hätte, hätte er wahrlich Engel herabgesandt. Wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört. Ja, also das ist wieder diese, dass man von sich selber meistens ausgeht und dem anderen niedere Beweggründe vorwirft, obwohl es dafür überhaupt keinen Beweis gab. Nuh alaihi salam hat keine Macht verlangt, keinen Ansprüche gestellt, keine Führungsposition verlangt, sondern er wollte einfach nur diese Botschaft verbreiten, uneigennützig. Und genau das nimmt man ihm nicht ab, oder unter diesem Vorwand leugnet man seine Botschaft, dass er will nur ein Vorzeug euch gegenüber haben, der will jetzt so fromm tun und der will euch etwas erzählen. Und wir wissen doch, dass so etwas noch nie passiert ist. Wir haben das bei unseren Vorvätern nicht gehört. Er ist nur ein Mann, der an Besessenheit leidet. So wartet mit ihm für eine gewisse Zeit ab. Er sagte: Mein Herr, hilf mir, wo Sie mich der Lüge bezichtigen. Da gaben wir ihm ein: Verfertige das Schiff vor unseren Augen und nach unserer Eingebung. Wenn dann unser Befehl kommt und der Ofen brodelt, also wenn die Erde überquillt, so führe von jeder Art ein Paar und deine Angehörigen hinein, außer gegen wen das Wort vorher ergangen ist. Und sprich mich nicht an zugunsten derjenigen, die Unrecht getan haben. Sie werden ertränkt werden. Und wenn du dich nun auf dem Schiff eingerichtet hast, du und diejenigen, die mit dir sind, dann sag: Alles Lob gehört Allah, der uns von dem ungerechten Volk errettet hat. Alhamdulillahilladhi najjana minal qawmi al-zalimin. Wa qul, und dann sage diese Dua: Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khayrul munzilin. Und sag: Mein Herr, gewähre mir einen gesegneten Abstieg, denn du bist der Beste derjenigen, die Abstieg gewähren. Ja, und das ist, Nuh a.s. war ja auf dem Schiff, dieser Sturm brach aus, alles ertrank, und Nuh a.s. wusste ja nicht, wo dieses Schiff ankommen würde, wo man ihm befehlen würde, abzusteigen. Und das ist ja oft im Leben so, dass wir nicht wissen, wohin es weitergeht. Ja, und da ist diese Dua immer angebracht, wo auch immer wir hingehen, oder in welche Situation wir auch immer hineingelangen, ob es jetzt eine Heirat ist, ein Umzug ist, eine neue Arbeit, ein neues Projekt ist. Die Umstände, die Orte können sehr, sehr verschieden sein und die können einen ganz verschiedenen Einfluss auch auf uns haben. Mal ist es so, dass man unter Menschen gerät, die einen wirklich ja, positiv beeinflussen, aufbauen, dich näher an Allah bringen. Und manchmal kann es so sein, dass man irgendwohin gelangt, wo das bisschen Iman, das man vorher hatte, auch noch verloren geht. Ja, das heißt, mit Allahs Segen werden die Dinge einfacher. Und deswegen bittet man Allah um einen gesegneten Abstieg. Darin sind wahrlich Zeichen, wir haben sie damit fürwahr geprüft. Ja, also Prüfung ist ein Teil des Lebens, ob Glaube oder nicht, die Prüfung kommt. Hierauf ließen wir nach ihnen ein anderes Geschlecht entstehen. Dann schickten wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Ja, hier an dieser Stelle wird nicht erwähnt, um welches Geschlecht, welches Volk sich das gehandelt hat. Aber aus anderen Stellen des Koran können wir annehmen, dass das das Volk der Aad war. Aber es wird hier nicht genannt und deswegen soll es uns auch nicht weiter beschäftigen. Wenn Allah den Namen hier nicht nennt, dann deswegen, weil die Lehre aus der Geschichte wichtig ist und nicht, wem das jetzt genau passiert ist. Dann schickten wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Und die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärte und der wir im diesseitigen Leben üppigen Wohlstand verliehen hatten, sagte: Dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das von dem esst, was ihr esst und von dem trinkt, was ihr trinkt. Wenn ihr einem menschlichen Wesen euresgleichen gehorcht, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Verspricht er euch etwa, dass ihr, wenn ihr gestorben und zu Erde und Knochen geworden seid, wieder hervorgebracht werdet? Weit, weit entfernt ist das, was euch versprochen wird. Es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und wir leben und wir werden nicht auferweckt. Er ist nur ein Mann, der gegen Allah eine Lüge ersonnen hat und wir wollen ihm nicht glauben. Also wir sehen hier wirklich tief im Unglauben, diese Menschen gesteckt haben, dass die Tatsache, dass ein Jenseits überhaupt geben kann, wird hier verleugnet. Und wir sehen auch diese Einstellung, es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und wir leben und wir werden nicht auferweckt. dass diese Einstellung zum Leben auch dazu führt, die ist auch sehr ähnlich des heute weit am meisten oder weitesten verbreiteten Lifestyles, dieses alles bezieht sich nur auf das Diesseits, ist nichts, was wir tun, hat eine Konsequenz, schon gar nicht eine Konsequenz im Jenseits. Ja, diese Einstellung führt den Menschen auch leider oft dazu, dass er Grenzen nicht achtet, dass er eigentlich nur seinen Begierden folgt, weil er hat ja nur das eine Leben hier, das Diesseits, und da ist seine oberste Priorität, seinen Begierden zu folgen, diese zu befriedigen, und Grenzen sind da kein großes Thema. Grenzen werden übertreten, auch gerne Grenzen anderer Menschen werden auch gerne übertreten, wenn es denn darum geht, die eigene Begierde zu erfüllen. Er sagte, mein Herr, hilf mir, wo Sie mich der Lüge bezichtigen. Er sagte, über ein Kleines werden Sie wahrlich Reue empfinden, also nach kurzer Zeit. Da ergriff sie zu Recht der Schrei, und so machten wir sie zu Abschaum, weg darum mit dem ungerechten Volk. Ja, also wer so lebt, nur das im Sinne hat, sein eigenes Wohl, seine eigene Begierde zu befriedigen. Bei Allah sind solche Menschen nicht viel wert. Wir machten sie zu Abschaum. Ja, also Abfälle und Schwemmmaterial aller Art. Ja, das mit dem Bach meistens so mitschwimmt. Ja, was oben so schwimmt. Ja, an leichten, an schweren. Die haben kein Gewicht, diese Dinge. So werden sie hier von Allah beschrieben. Hierauf ließen wir nach ihnen andere Geschlechter entstehen. Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben. Also Völker, genau wie Individuen, haben bestimmte Zeiten, die ihnen gegeben werden, in denen sie beweisen müssen, dass sie Menschen sind, die Allah fürchten, Allah lieben, Allah gegenüber dankbar sind. Hierauf sandten wir unsere Gesandten einen nach den anderen. Jedes Mal, wenn sie zu einer Gemeinschaft, ihr Gesandter kam, bezichtigten sie ihn der Lüge. So ließen wir die einen von ihnen auf die anderen folgen und machten sie zum Gegenstand von Geschichten. Weg darum mit Leuten, die nicht glauben. Hierauf sandten wir Musa und seinen Bruder Harun mit unseren Zeichen und einer deutlichen Ermächtigung. Zu Pharaon und seiner führenden Schar. Sie aber verhielten sich hochmütig und waren überhebliche Leute. Sie sagten, sollen wir denn zwei menschlichen Wesen unseresgleichen glauben, wo doch ihr Volk in unserem Dienst steht? Also Bani Israel war ja in der Knechtschaft von Pharaon, musste für die arbeiten und ein Sklavendasein fristen. Und sollen wir doch jemanden folgen, dessen Volk für uns arbeitet? Also sie haben sie als niedrig erachtet, ihnen keinen Wert beigemessen. Sie bezichtigten sie der Lüge und so gehörten sie zu denen, die vernichtet wurden. Und wir gaben bereits Musa die Schrift, auf dass sie rechtgeleitet werden mögen. Ja, also wie das hier also auseinanderklafft. Allah sagt über Bani Israel, Inni faddaltukum alal alamin, ich habe euch vor den Welten bevorzugt. In Bani Israel sind unzählige Propheten gesandt worden, Gesandte gesandt worden. Ihnen wurde das Buch Allahs gegeben. Ihnen sollte dann in der Zukunft nach Pharaon die Herrschaft über diesem Land auch bald gegeben, nach einer Zeit gegeben werden. Ja, die Leute achten leider oft nicht auf die Botschaft, sondern sie schauen dann eher auf, wer bringt die Botschaft. Ja, kann sein, dass das von jemand kommt, der von einem fremden Volk ist, von jemand, mit dem ihr nicht viel zu tun habt, jemand, dem ihr bis jetzt nicht viel Bedeutung beigemessen habt, aber die Botschaft selber, die kann doch wahr sein. Und das war der große Fehler von Pharaon, dass er Bani Israel für niedrig erachtete. Aber bei Allah waren sie jemand, der eine große Auszeichnung von Allah noch bekommen sollte. Das heißt also, jemand kann auserkoren sein von Allah, um die Aufgaben Allahs zu verrichten. Und das ist ein Vorzug, den man bekommt. Aber in den Augen der Menschen ist man vielleicht nichts wert. Warum? Weil Menschen nach anderen Kriterien messen. Man kann zum Beispiel von Menschen verachtet sein. Man kann nutzen als Ausrede, um die Botschaft zu verleugnen. Ja, und wenn immer das so ist, wenn man selber wirklich aber dafür natürlich auch alles richtig gemacht hat und sich selber nicht falsch verhalten hat. Aber wenn das mal so ist, dass man verachtet wird für etwas, was gut und richtig ist, wenn man kein Lob bekommt, aber man weiß, man hat gut und richtig gehandelt, wenn immer das auch mal so sein mag, nie das Herz beengen, nie in den Augen der Menschen die eigene Stellung suchen, nie versuchen, das eigene Bild in den Augen der Menschen zu sehen. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, habt ihr bestimmt bemerkt, in den Augen der Menschen sieht man unglaublich klein aus. So ein großer Mensch, aber im Spiegelbild, in den Augen des Gegenübers, sieht man winzig aus. Und darin ist eine große Lehre, dass Allah das so gemacht hat, dass das so aussieht. Weil die Möglichkeit der Menschen, Dinge zu umfassen, ist klein. Die Herzen der Menschen sind klein. Nicht bei ihnen Größe suchen. Bei wem sollen wir Größe suchen? Bei Allah. Er ist der Allergrößte. Wie sind wir für ihn? Sind wir so, dass er uns seine Liebe schenken wird? Dass er uns akzeptieren wird? Unsere Taten akzeptieren wird? Wenn er uns das Gelingen gegeben und geschenkt hat, Gutes zu tun, dann ist das ein Zeichen von Wohlergehen, von Falah. Und wenn wir von Allahs Sicht fallen, wenn er uns für niedrig erachtet, dann kann keiner uns halten. Dann kann keiner uns halten. Sie sagten, sollen wir denn zwei menschlichen Wesen unseresgleichen glauben, wo doch ihr Volk in unserem Dienst steht? Sie bezichtigten sie der Lüge und so gehörten sie zu denen, die vernichtet wurden. Wir gaben bereits Musa die Schrift, auf dass sie rechtgeleitet werden mögen. Und wir machen den Sohn Maryams und seine Mutter zu einem Zeichen und gewährten ihnen Zuflucht auf einer Anhöhe mit festem Grund und Quellwasser. Schaut mal, wie Allah hier die Umstände schafft für die, die er umsorgt und für die er beschützt. O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen. Ja, gutes Essen und gutes Tun. Ja, da ist ein Zusammenhang. Wer sich von gutem, erlaubtem, reinen Dingen ernährt, der schafft auch die Voraussetzung dafür, dass er rechtschaffen handelt. Ja, wie man auch sagt, du bist, was du isst. Oder wie es in einem anderen Spruch heißt. Das sind Redewendungen, die sind nicht einfach so entstanden. Sag mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Gewiss, ich weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Ja, also der Verdienst und die Nahrung, die man zu sich nimmt, die hat einen Einfluss auf die Persönlichkeit und auf das Handeln. Gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr, so fürchtet mich. Aber sie spalteten sich in ihrer Angelegenheit untereinander nach verschiedenen Büchern, und jede Gruppierung ist froh über das, was sie bei sich hat. Ja, das ist hier auch eine große Warnung. Das sind die, die sie spalten, die die Religion nicht als Ganzes nehmen, sondern die auswählen und weglassen. Je nachdem, was ihnen angenehm ist, was ihnen passt, das nehmen sie gern. Und was ihnen aber nicht so angenehm ist, was ihnen nicht in ihre eigene Gedankenwelt, in ihre eigene Kriterien von leicht und schwer, was da nicht so gut reinpasst, das lassen sie einfach weg. Ungeachtet dessen, ob es wahr und richtig ist oder nicht. Ja, ihr Kriterium ist also nicht Wahrheit zu folgen, sondern ihr Kriterium ist, was passt mir, was passt mir nicht. Ja, und das ist etwas, was Allah hier verurteilt. So lasse sie in ihrer Verwirrung für eine gewisse Zeit. Meinen sie etwa, dass wir, wenn wir sie mit Besitz und Söhnen unterstützen, uns beeilen, ihnen gute Dinge zu gewähren? Aber nein, sie merken nicht. Was merken sie nicht? Dass sie mit ihrem Besitz und Söhnen, das sind zwei Symbole für das Wohlergehen auf dieser Welt, dass man es gut hat im Diesseits. Ja, das ist nicht gut für sie. Sie merken nicht. Was merken sie nicht? Dass sie von Allah geprüft werden mit all den Dingen, die ihnen gegeben worden sind. Hier zum Kriterium für Erfolg ist ja, wie viel hast du? Wie viel besitzt du? Ja, und wie viele Menschen hast du um dich herum? Und die loyalsten Menschen sind normalerweise die eigenen Kinder. Nein, all dies ist nicht nur einfach gut, es ist eine Prüfung. Was machst du damit? Zu was bringt es dich? Macht es dich noch rebellischer und hochmütiger? Oder macht es dich dankbarer und von denen, die auch was zurückgeben? Die auch in die Gesellschaft wieder einfließen lassen, von dem, womit Allah sie versorgt hat. Gewiss diejenigen, die aus Furcht von ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nichts beigesellen und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Diese beeilen sich mit den guten Dingen und sie werden sie erreichen. Also nochmal, die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Was sind das jetzt für Persönlichkeiten? Die tun Gutes und haben trotzdem noch Angst? Ja, so will Allah uns also haben, dass wir nicht Gutes tun und uns dann darauf ausruhen und vielleicht sogar mit dem Tun des Guten hochmütig werden, weil wir denken, schaut mal, so fromm wie ich ist keiner um mich herum. Nein, sondern die tun Gutes und haben trotzdem Angst. Wovor nämlich? Wird Allah meine Tat akzeptieren oder nicht? Weil wer von uns kann behaupten, dass unsere Taten nicht mangelhaft wären? Egal wie viel Frömmigkeit wir praktizieren. Die sich trotzdem noch ängstigen, weil sie wissen, ich werde zu Allah zurückkehren. Und dann wird er mir berichten, welche meiner Taten war wirklich gut? Welche wurde überhaupt davon akzeptiert? Welche wird überhaupt davon belohnt werden? Vielleicht habe ich ja noch vergessen oder vernachlässigt, jemandem sein Recht zu geben. Weil wir bemühen uns alle nur, aber wer kann wirklich sagen, ich habe jedem sein Recht gegeben, wie es das Recht ist, dass ihm sein Recht gegeben wird. Und diese Beschreibung, dass diese beeilen sich im Tun des Guten, ja, so sind die Gläubigen, sie beeilen sich im Guten, sie laufen voraus, sie eilen. Sie setzen sich nicht hin zufrieden mit den paar Dingen, die sie schon getan haben und zählen auf, ich habe schon so viel Hajj, ich habe so viel Almosen, ich kann so und so viel Koran. Nein, sondern sie beeilen sich und gucken weiter, wo kann ich noch etwas tun, wo kann ich mich noch weiter bemühen. Hier bei uns gibt es kein in Rente gehen von Frömmigkeit, sondern das ist etwas, was wir bis zum Ende uns bemühen werden, darin weiterzukommen. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und bei uns ist ein Buch, das die Wahrheit redet, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Aber nein, ihre Herzen befinden sich in tiefer Achtlosigkeit davor und es gibt bei ihnen andere Taten außer diesen, die sie ausführen. Wenn wir dann diejenigen von ihnen, die üppig leben, mit der Strafe ergreifen, flehen sie sogleich laut um Hilfe. Fleht nicht um Hilfe heute, denn euch wird von uns nicht geholfen. Allah möge uns bewahren. Meine Zeichen wurden euch bereits verlesen, aber ihr pflegtet auf euren Fersen kehrt zu machen, indem ihr euch davon hochmütig in eurem Nachtgeplauder abwandet. Ja, und etwas Wichtiges zum Geplauder machen, das zeigt schon die Unernsthaftigkeit, den Hochmut, die Art und Weise, wie sie sich darüber lustig machten, all das ist hier damit gemeint. Haben sie denn nicht über das Wort nachgedacht? Oder ist zu ihnen gekommen, was nicht zu ihren Vorvätern kam? Also, was ist der Grund für ihre Ablehnung? Denken sie nicht darüber nach, dass es ja eigentlich wahr und richtig ist, dass es nicht zu etwas Schlechtem einlädt? Oder ist das etwas, was zum ersten Mal in der Geschichte passiert ist? Ja, und die Geschichte ist voll von Propheten, die mit dieser Botschaft gekommen sind. Oder haben sie ihren Gesandten nicht erkannt, so dass sie ihn nun verwerfen? Oder sagen sie, er leidet an Besessenheit? Nein, vielmehr kam er zu ihnen mit der Wahrheit, aber den meisten von ihnen ist die Wahrheit zuwider. Das ist eine so große Aussage und eine so große Wahrheit und eine so große Schwäche des Menschen. Wir mögen die Wahrheit nicht. Ja, das, was der Realität entspricht, was den wirklichen Zustand der Dinge entspricht, das mögen wir nicht. Die meisten von uns mögen, in einer Fantasiewelt zu leben, einer Illusion hinterherzulaufen. Und diese Illusionen haben meistens mit uns selbst auch zu tun. Ja, wir haben alle ein Bild über uns selber, das entspricht aber in vielen Dingen nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist aber für uns so schmerzhaft, dass wir lieber in dieser Illusion verbleiben, als dass wir diesen Schmerz aushalten, uns ändern zu müssen. Und das genau ist ja der Vorgang, von die Wahrheit zu bedecken. Und dann beschuldigen wir lieber den Bringer der Wahrheit, als dass wir diesen Schmerz der Erkenntnis über uns selber oder über viele Dinge, die wir uns zurechtgedacht und zurechtgelegt haben, die der Fantasie aber eher entsprechen als der Wahrheit, als wir diesen Schmerz aushalten, diese Wahrheit zu akzeptieren. Wenn die Wahrheit ihren Neigungen gefolgt wäre, gerieten die Himmel und die Erde und wer in ihnen ist, wahrlich ins Verderben. Aber nein, wir kamen zu ihnen mit ihrer Ermahnung, sie aber wenden sich von ihrer Ermahnung ab. Ja, und schaut mal dieses Besitzverhältnis hier. Bidikrihim, sie wenden sich von ihrer Ermahnung ab. Das, was für sie ist, das kann auch so übersetzt werden, worin sie erwähnt werden. Wir hatten ja schon gelesen, Allah hat ein Buch hier geschickt, das über uns spricht, für unseren Nutzen geschickt worden ist. Und sich davon abzuwenden, was für dich gut ist. Jemand gibt dir etwas Wertvolles in die Hand und du schmeißt es weg. Dann, das ist ein Zeichen von Wahnsinn. Ja, deswegen werden die ja so beschrieben. Sie folgen nur ihren Begierden. Das ist ein Zeichen von Wahnsinn. Jemand, der Sklave seiner eigenen Begierden und niederen Wünsche geworden ist, der hat seinen Verstand teilweise aufgegeben. Ja, so, wie benimmt sich jemand, der wahnsinnig ist? Du kannst ihm etwas Wertvolles in die Hand geben, Geld, Papiere, irgendetwas, und der spielt vielleicht damit und legt es dann weg, wirft es weg, weil er keine Wertschätzung dafür hat. Er hat keine Wertschätzung dafür. Er ist im Laufen nach den Begierden wahnsinnig geworden. Wenn ihm Haq und Wahrheit gegeben wird, dann erachtet er sie gering. Er hat keine Wertschätzung dafür. Ja, und wie oft passiert uns auch, dass wir etwas, was wir wohlwissentlich erkannt haben, als wahr und richtig, gut und gerecht, dass wir das trotzdem nicht umsetzen und nicht erkennen und nicht unsere Aufmerksamkeit dieser Tatsache schenken wollen. Warum? Weil uns dieses zeitliche Bedürfnis, unsere Begierde zu erfüllen, die Augen der Menschen zu füllen, das ist uns wertvoller, das gibt uns mehr in dem Moment, obwohl es eigentlich nichts wert ist. Oder verlangst du von ihnen eine Entlohnung? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist angesprochen und jeder, der zur Religion einlädt, aber die Entlohnung deines Herrn ist besser und er ist der beste Versorger und du lädst sie wahrlich zu einem geraden Weg ein. Jene, die nicht an das Jenseits glauben, weichen fürwahr vom Weg ab. Ja, und derjenige, der zum Dien einlädt, das merken wir hier also auch, das ist nicht jemand, der von den Menschen etwas will, sei es auch nur Lob, sondern das ist jemand, der geben will. Das ist eine der primärsten Eigenschaften von jemandem, der zum Dien einlädt, er ist uneigennützig. Ja, trotzdem wollen die Leute ihm das nicht abnehmen, irgendwas will er bestimmt. Ja, und deswegen in solch einer Situation soll man dann auch voll und ganz auf Allah vertrauen. Jene, die nicht an das Jenseits glauben, weichen fürwahr vom Weg ab. Das ist ihre eigene Verantwortung. Die Aufgabe des Gesandten ist nur, die Botschaft zu überbringen. Wenn wir uns ihre Erbarmten und das Unheil, das auf ihnen ist, hinwegnehmen, würden sie wahrlich in ihrer Auflehnung verharren und umherirren. Wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen, aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn, noch flehten sie demütig. Ja, es gibt solche Menschen, die sind so, dass wenn sie eine Gnade, eine Ni'ma von Allah bekommen, dann in diesem Dank kehren sie zu Allah zurück. Und manche gibt es, die, wenn sie ein Unglück trifft, sie in diesem Hilfe suchen, in dieser Sorge zu Allah zurückkehren. Und manche Unglückseligen sind dann leider so, dass weder in guten noch in schlechten Umständen kehren sie weder in Sorge noch im Dank zu Allah zurück. Und sie sind wirklich in dieser Rebellion verharrend und hochmütig. Und dieser Hochmut wird dann in Hutama, in der Zerbrechenden, in einer Grube in Jahannam zerbrochen werden, weil sie mit ihrem Benehmen gezeigt haben, dass sie sonst unbeugsam sind. Wenn wir ihnen dann ein Tor zu strenger Strafe öffnen, sind sie darüber sogleich ganz verzweifelt. Er ist es, der euch Gehör, Augenlicht und Herzen hat entstehen lassen. Wie wenig dankbar seid ihr. Und er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat anwachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Und er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Und auf ihn geht der Unterschied von Nacht und Tag zurück. Begreift ihr denn nicht? Aber nein, sie sagen das Gleiche, was die Früheren gesagt haben. Sie sagen, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir dann wirklich auferweckt werden? Dies ist bereits zuvor uns und unseren Vätern versprochen worden. Das sind nur Fabeln der Früheren. Sag, wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, bedenkt ihr denn nicht? Sag, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Ja, wieso fürchtet ihr ihn dann nicht? Ja, wir wissen, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Araber der Jahiliyyah wussten und glaubten und auch bekundeten, dass der Schöpfer, der Erschaffer aller Dinge, Allah ist, aber sie beteten außer ihm noch andere Gottheiten und Götzen an. Ja, aber wenn man sie, wie hier erwähnt wird, fragte, wer ist denn der Schöpfer, wer ist der Herr des gewaltigen Thrones, dann sagen sie, Allah. Das heißt, ja, selbst wenn ein Mensch weiß, dass irgendwo ein Schöpfer, ein Gott vorhanden ist, dann wird die Frage jetzt hier gestellt, du weißt das? Warum fürchtest du ihn dann nicht? Warum suchst du nicht seine Zufriedenheit und hütest dich vor seiner Unzufriedenheit? Ja, wenn unter dessen Dach ihr quasi wandelt, er kann das Dach dazu bringen, auf euch herunterzufallen. Ja, wie manchmal gibt es ja diese Bilder, Videos werden manchmal einem als Link geschickt oder ja, wie ein Tornado zum Beispiel ein gesamtes Haus ergreift und das Haus dann umhergewirbelt wird, wie als ob ein Kind ein Spielzeug umherwerfen würde. Und die Fenster und die Türen und was im Haus vielleicht drin anwesend war, hin und her gewirbelt und geworfen wird. Ja, Allah kann das doch machen. Oder manchmal sieht man auch, wie der Wind das Feuer vor sich hin treibt und das Feuer die Dinge angreift und verbrennt und zerstört. Ja, wie ein Feuer sich in einem Sturm zum Beispiel herumgreifen kann. Ja, das ist nur Allahs Barmherzigkeit, die uns überhaupt hier wandeln lässt, uns verbleiben lässt, uns noch Gelegenheit gibt. Und trotzdem wollen wir keinen Khushu', keine Demut, keine Furcht vor Allah haben, weder im Gebet und noch außerhalb. Sie werden sagen, alles gehört Allah, sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Sag, in wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles, der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann, wenn ihr wisst. Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wieso seid ihr denn einem Zauber verfallen? Also, wenn das doch klar ist, dass es einen Schöpfer gibt, und das sagen ja wirklich viele Menschen, ja auch wenn jetzt vor allem Medien und ja, was in der Mainstream so als allgemein dargestellt wird, wird ja immer so dargestellt, als ob die Mehrheit der Menschen an gar keinen Schöpfer glauben würde. Dem ist aber nicht so. Die Mehrheit der Menschen, das ist wirklich eine Minderheit, die eigentlich an nichts glaubt, die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt glaubt an irgendeine höhere Kraft, die auch alles erschaffen hat. Mit anderen Worten, an den Schöpfer, an den, der alles erschaffen hat. Ja, dieser Glaube ist in der Menschheit sehr weit verbreitet. Und die Frage ist dann, wenn das doch klar ist, dann wo kann man dann von dieser Konsequenz abweichen, sich ablenken lassen, sich verirren lassen, dass man nicht begreift, dass wenn es ihn gibt, dann muss ich alles dafür tun, ihn zufriedenzustellen. Denn er ist dann auch mein Schöpfer. Nein, vielmehr sind wir zu ihnen mit der Wahrheit gekommen, aber sie sind wahrlich Lügner. Allah hat sich keine Kinder genommen und keinen Gott gibt es neben ihm. Sonst würde fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat. Und die einen von ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Ja, nun gibt es natürlich für Allah kein Vergleichen mit der Schöpfung. Allah ist der Schöpfer und wir können ihn nicht vergleichen. Nichtsdestotrotz, wenn wir diese Eigenschaft von etwas wegnehmen wollen, wenn wir die nur kurz beleuchten wollen, ja, dann sehen wir, dass wenn zum Beispiel Kinder etwas erben, ja, dann selten, dass sie dann das, was sie geerbt haben, sagen wir mal ein Haus, so belassen, sondern nein, es wird verkauft und die Teile des Gewinns werden untereinander aufgeteilt. Oder jeder nimmt ein Zimmer in diesem Haus oder irgendeine Art und Weise von jeder nimmt das, was ihm zusteht. Ja, wenn jemand Macht bekommt, dann normalerweise verbleibt er nicht unter der Macht des anderen. Ja, weil Gleiches gegenüber Gleichem, jemand, der einem anderen auf Augenhöhe gegenübersteht, der beansprucht dann auch für sich Platz und Macht und nimmt seinen Anteil und möchte darüber verfügen. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt hier, dass wenn es mehrere Götter gäbe und dementsprechend mehrere Schöpfer, dann würdet ihr diese Erde nicht in diesem Einklang und in dieser Ordnung sehen, wie ihr sie beobachten könntet. Es würde auf dieser Erde keine Harmonie herrschen. Warum? Weil jeder Gott doch dann das nehmen würde, was ihm zustehen würde, und er würde das nehmen, was er dann angeblich erschaffen hätte und würde versuchen, den anderen vorauszueilen, sie zu überkommen, mehr Macht zu beanspruchen. Denn jemand, der etwas hat, der verbleibt nicht auf dieser Machtgrenze, die ihm gegeben wurde, sondern er versucht, sie zu überkommen. Ja, also das ist eines von vielen Argumenten im Koran, die den Menschen klar machen sollen, dass wie mangelhaftig und unlogisch diese Konsequenz ist, andere außer Allah anzubeten. Ja, dann wäre keine Ordnung in der Schöpfung. Dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Sag, mein Herr, wie immer du mir zeigst, was ihnen angedroht wird, wenn immer du mir zeigst, was ihnen angedroht wird, mein Herr, dann stelle mich nicht unter das ungerechte Volk. Wir haben fürwahr die Macht dazu, dir zu zeigen, was wir ihnen androhen. Also zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu deiner Lebenszeit können wir ihnen schon zeigen, was ihnen hier angedroht wird. Wenn Allah ihnen Frist gibt, dann heißt das nicht, dass sie nicht sündiger wären oder dass sie im Recht wären. Wehre mit dem, was besser ist, das Böse ab. Wir wissen sehr wohl, was sie dazu schreiben. Idfa' billati hier ahsanu sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. Wehre mit dem, was besser ist, das Böse ab. Das ist ein sehr großes Prinzip. Allah weiß, was sie dir an Beschuldigungen, an Verleumdungen, an Beschreibungen, falschen Beschreibungen zukommen lassen. Allah weiß darüber Bescheid. Was aber nicht passieren darf, dass man deswegen, um sich zu wehren, um schlechte Dinge abzuwehren, um für seine Sache einzustehen, dass man deswegen die Grenzen Allahs übertritt. Sondern was sollte eigentlich sein, idealerweise? Dem Schlechten sollte begegnet werden mit etwas, was besser ist. Ja, und wie ist das leider normalerweise? Wenn wir mit jemandem uneinig sind, dann verbleiben wir selten auf der Grenze, auf der wir bleiben sollten. Zum Beispiel, dass man dann wirklich nur in den Dingen uneinig ist, um die es gerade geht, sondern nein, man fängt an, persönlich zu werden und alte Geschichten auszugraben und noch beleidigend vielleicht und auswerfend zu werden, abfällig zu den anderen zu verachtend den anderen zu behandeln. Ja, und das ist alles eine Grenzübertretung. Das ist das absolute Gegenteil von diesem Ideal. Das Ideal wäre, dem Schlechten mit den eigenen Prinzipien zu begegnen. Unsere Prinzipien sind, bestimmte Grenzen werden nicht übertreten, bestimmte Wortwahl ist einfach nicht drin, dürfen wir einfach nicht benutzen, es darf nicht beleidigt, beschimpft, verflucht werden ohne Recht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Schimpfwörter benutzt, er hat nicht ständig geflucht, andere Menschen herabfallend behandelt. Und das gehört alles zu unseren Prinzipien, die dürfen wir nicht aufgeben, nur weil die richtige Provokation, der richtige Knopf von irgendjemandem im richtigen Moment gedrückt wurde. Ja, und leider ist das normalerweise so, dass wir dann schnell die Grenze übertreten, noch weiter gehen. Und in solchen Situationen wird uns also geboten, Allah weiß, was euch angetan wird. Wenn ihr im Recht seid, dann bleibt auf dem, im richtigen Rahmen, im korrekten Rahmen, euch zu verteidigen. Das ist völlig in Ordnung, aber eine bestimmte Grenze darf nicht übertreten werden. Und schließlich und letztendlich natürlich die Sache auch Allah überlassen. Die Sache Allah überlassen, denn wir Menschen können uns selber nicht wirklich helfen. Und jetzt schaut mal, welche Ayah danach kommt und sag: Mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir vor den Aufstachelungen der Satane. Subhanallah, weil Shaitan wird es nie zulassen wollen, dass wir auf einem solchen hohen Ideal und einer solchen Höhe des Charakters agieren, dass wir Schlechtem mit Besserem begegnen. Und deswegen soll man Schutz vor den Aufstachelungen Shaitans suchen. Und ich nehme Zuflucht bei dir davor, mein Herr, dass sie mich aufsuchen. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er: Mein Herr, bring mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handle in dem, was ich hinterlassen habe. Ja, und dann will der Mensch also noch eine Chance, noch eine Gelegenheit, noch einmal zurück und sei es nur für ein paar Stunden, weil jetzt weiß man, dass man viele Fehler und viele Versäumnisse gemacht hat. Ja, so ein langes Leben, 60, 70, manche 80 Jahre, wonach keine Entschuldigung mehr bleibt, weil man so viele Gelegenheit hatte, zu Allah zurückzukehren. Und nun in der Sekunde des Ablebens, des Todes, möchte man noch eine Gelegenheit haben? Nein, jetzt geht es zum nächsten Leben, das Leben des Barzach, dieser Zwischenstation zwischen dem Leben des Diesseits und des neuen Lebens des Jenseits. Das heißt, wenn der Mensch hier also stirbt, dann wird er im Barzach geboren. Und wenn er dort weggehen muss, dann wird er im Jenseits, also im eigentlichen Jenseits, wo die eigentliche Bleibe des Menschen ist, wird er dort hineingehen. Keineswegs. Es ist nur ein Wort, das er so sagt. Also diese Behauptung auch, dass nein, jetzt möchte ich rechtschaffen handeln, schick mich nochmal zurück. Allah sagt nein. Das ist nur ein Wort, das er so sagt. Also er hat ja schon bewiesen, dass er nicht so handeln würde. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, dass sie auferweckt werden. Und das ist diese Hindernis, diese Barzachun, ila yawmi yub'athun, diese Zwischenstation zwischen Leben und Leben. Subhanallah. Zwischen dem Leben des Diesseits und des Lebens des Jenseits. Bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Ja, also es wird auch gesagt, nein, zurück geht's nicht mehr, aber vorwärts ins nächste Leben, ja, das geht schon. Und bis dahin werdet ihr hier verbleiben, in diesem Barzach, in dieser Zwischenstation. Und dann wird euer nächstes Leben beginnen. Wenn dann ins Horn geblasen wird, dann wird es zwischen ihnen keine Verwandtschaft mehr geben an jenem Tag und sie fragen sich nicht mehr gegenseitig. Wessen Waagschalen schwer sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben. In der Hölle werden sie ewig bleiben. Allah möge uns alle bewahren. Das Feuer schlägt in ihre Gesichter und sie werden darin erblasst sein. Wobei das Wort Kalihun auch bedeutet, ein finsteres Gesicht machen. Ja, also durch das Verbranntwerden. Allah möge uns bewahren. Ja, die Gesichtshaut ist ja auch am sensibelsten. Hier zum Beispiel bei Sonnenbrand sieht man auch als allererstes im Gesicht. Ja, und deswegen wird sie hier auch erwähnt. Allah möge uns beschützen. Wurden euch nicht meine Zeichen verlesen? Ihr aber pflegtet sie für Lüge zu erklären. Sie werden sagen, unser Herr, unser Unglück hat uns besiegt und wir waren irregehende Leute. Unser Herr, bringe uns aus ihr heraus. Wenn wir rückfällig werden, dann sind wir wirklich ungerecht. Er sagt, seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. Gewiss, eine Gruppe von meinen Dienern pflegte zu sagen, unser Herr, wir glauben, so vergib uns und erbarme dich unser, denn du bist der Beste der Barmherzigen. Aber ihr nahmt sie zum Gegenstand des Spottes. bis ihr ihretwegen meine Ermahnung vergaßt und ihr pflegtet, über sie zu lachen. Hier, wie Allah hier, subhanallah, spüren wir da nicht Liebe zu unserem Schöpfer, wie er im Jenseits die Gläubigen, die im Diesseits so, ja, sie pflegten so zu sein, sie pflegten Dua zu machen, sie pflegten ihren Glauben zu bekunden, sie pflegten Allah um Vergebung zu bitten, wie er sie hier im Jenseits noch verteidigt und sagt, dass ihr habt diese Menschen verspottet und deswegen bestrafe ich euch heute. Und zwar habt ihr sie so verspottet und ihr wart so vertieft in Hauptsache diesen Menschen mit Opposition begegnen, ja, Hauptsache die niedrig machen, niedermachen und über diese lachen und über sie Propaganda verbreiten. Ihr wart so darin vertieft, bis ihr ihretwegen meine Ermahnung vergaßt. Dass ihr sogar vergaßt, dass diese Menschen, die bringen euch oder sie folgen selber der Ermahnung von eurem Schöpfer. Ihr habt Allah darüber vergessen. Ja, manchmal ist ja so, man ist so mit jemandem befeindet, dass man ganz darüber vergisst, worum es jetzt eigentlich ging. Ja, man ist so aus Prinzip dagegen, ja, wenn euch das was sagt. Ja, Hauptsache gegen den Sprechen, ist mir erstmal egal, was er da bringt, worum es da eigentlich geht, selbst wenn man sich selber eigentlich damit am Ende mehr schadet als irgendjemand anderen. Ihr wart so in ihrem, ihr habt sie so sehr zum Gegenstand des Spottes, bis ihr ihretwegen meine Ermahnung vergaßt und ihr pflegtet über sie zu lachen. Und daran sieht man auch das Verspotten anderer Menschen. Und das müssen wir Muslime uns auch wirklich ganz groß hinter die Ohren schreiben. Verspotten von Menschen, das geht in unserer Religion gar nicht. Ja, und dadurch, dass wir uns vielleicht auf Wahrheit selber halten, das gibt uns noch lange keinen Freibrief, diese niedere Eigenschaft uns irgendwie anzueignen und zu meinen, wir würden das ja aus dem Glauben heraus machen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte niemals, Leute auszulachen oder sie zu verspotten. Hier werden die Schlimmsten der Schlimmen, die mit dem Höllenfeuer bestraft werden, so beschrieben, dass sie pflegte zu spotten und auch noch über was? Über Menschen, die einfach nur gläubig sein wollten. Ich habe ihnen heute, dass sie standhaft waren, damit vergolten, dass sie die Erfolgreichen sind. Allahu Akbar. Kühlt das nicht die Herzen, dass es einen Tag geben wird und Allah möge uns dann auf der richtigen Seite stehen lassen, wo die Gerechten, die Guten, ja, und natürlich in dieser Zeit sollen wir nicht so Schwarz-Weiß-Malerei betreiben, die Guten und die Schlechten. Die meisten Menschen bewegen sich in einer Grauzone dazwischen. Aber letztendlich im Jenseits wird doch so entschieden werden, dass die, die es wirklich verdient hatten, die es wirklich versucht hatten, die sich bemüht haben, die nicht andere ausgelacht haben, die sich nicht hochmütig verhalten haben, die nicht andere Menschen tyrannisiert hatten, sondern demütige Diener ihres Herrn waren, dass sie die Erfolgreichen sein werden. Er wird sagen, wie viele Jahre habt ihr in der Erde verweilt? Sie werden sagen, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil von einem Tag. Doch frage diejenigen, die zählen können. Also noch nicht mal darüber sind wir sicher. Was wir sicher wissen ist, dass wir sehr, sehr kurz auf der Erde waren. Überleg mal die ganze Zeit, die wir hier verbringen, all die Sorgen, die wir uns machen, all die Pläne, die wir haben. Und das heißt nicht, dass der Mensch nicht planen soll. Das ist nicht damit gemeint. Hier ist damit gemeint, diese Überbewertung von etwas, was letztendlich uns vielleicht sehr, sehr kurz, nicht vielleicht, sehr, sehr kurz erscheinen wird. Er wird sagen, ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet. Ja, jeden Tag, überleg mal, Allah zeigt uns ja hier im Leben schon mit dem Enden jedes Tages, wie vergänglich das Leben auf dieser Welt ist. Jeden Tag geht die Sonne unter. Jeden Tag erleben wir mit, wie etwas zu Ende geht. Ja, also alles auf dieser Welt, ja, Menschen sterben, Menschen kommen und gehen, Gebäude werden alt, Pflanzen wachsen und vergehen wieder und der Frühling bringt sie wieder. Alles zeigt uns doch, alles schreit uns quasi schon entgegen, diese Welt ist vergänglich. Und letztendlich wird sie euch wie eine kurze Weile erscheinen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt ein Leben führen, als ob wir Maschinen wären. Ja, mich kümmert gar nichts mehr und ich nehme ja gar nichts mehr ernst. Wir sind ja eh nur kurze Zeit hier. Das ist das andere Extrem. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Er war sehr menschlich, er hatte Gefühle, aber alles hat seinen Platz. Darüber zu weinen, worum es sich nicht lohnt zu weinen, weil anderes wichtiger ist, andere Sorgen größer sind, darum geht es ihr, das richtige Maß zu finden. Die Sorge um das Jenseits völlig zu vernachlässigen, völlig zu vergessen und sich um Kleinigkeiten Spiel, Zeitvertreib, wer hat gewonnen, wer hat verloren, wer hat mir das und das gesagt, wem muss ich noch meine Meinung sagen. Diese Kleinigkeiten darin, das Leben zu verschwenden. Ja, und wenn ihr jetzt mal, wiegt mal nach, ja, lasst uns mal wiegen. Nehmt mal all eure Sorgen, und das heißt nicht, dass wir unsere Sorgen nicht ernst nehmen oder dass jemand die kleinreden möchte. Nichtsdestotrotz, nehmen wir mal alle Sorgen, die wir so haben, und tun die in eine Waagschale. Und dann nehmen wir das, was uns im Jenseits noch erwartet, die Abrechnung. Das Wandeln über diese Brücke, über die wir schon gesprochen haben. Das Stehen vor Allah. Das Zeitverbringen im Grab, Grabesleben, im Barzach. Und tun wir das alles jetzt mal in die andere Waagschale. Was wiegt schwerer? Und was verdient, dass wir ihm mehr Aufmerksamkeit schenken und mehr Tränen vergießen, mehr planen und mehr Energie investieren? Welche dieser beiden Sorgen ist schwerwiegender für unser eigenes Wohlergehen? Und darum geht es nur. Das heißt nicht, dass wir nicht Schmerzen haben, dass uns Tränen kommen, wenn etwas Trauriges passiert. Das ist auch dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, passiert. Und das war ein Zeichen von Barmherzigkeit. Ansonsten wären wir Maschinen. Dann könnten wir viel Gutes nicht tun, wenn wir Maschinen wären. Aber alles hat das richtige Maß. Ja, im Gebet, manchmal, wenn man mit jemandem betet und der eine lange Sura rezitiert, in der Moschee vielleicht, wenn ihr mal im Ramadan wart oder... Ja, da kriegt man manchmal Panik, dass, oh, jetzt hat er so eine lange Sura angefangen, wie soll ich das aushalten? Ja, wir können nicht lange stehen, wir können nicht viel aushalten. Jetzt überleg mal, am Tag der Auferstehung, werden die Menschen nur darauf warten, dass die Abrechnung anfängt? Werden sie schon mehrere Jahrhunderte warten? Allah möge uns beschützen. Und Allah möge uns Schatten geben an jenem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer demjenigen, dem Allah Schatten gewährt. Allah möge uns diese Zeit als kurz erscheinen lassen. Allah kann tun, was er will. Aber diese Zeit kommt auf uns zu. Und daran denken wir nicht. Ja, warum hatten die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, warum hatten sie so viel Khushu' im Gebet? Warum hatten sie so viel Demut im Gebet? Oder in ihrem Leben? Ja, weil sie in der Sorge um diesen Tag lebten. Und dabei sehr menschlich und sehr realitätsbezogen und sehr präsent im Leben auch waren. Ja, das ist hier keine abgehobene Einstellung zum Leben, dass man gar nichts mehr mitbekommt, weil man schon im Jenseits ist. Das ist nicht damit gemeint. Das waren Familienväter, das waren Händler, das waren Soldaten, das waren Wissenschaftler, Forscher. Das sind unsere rechtschaffenen Vorfahren. Aber mit all diesem war ihre größte Sorge immer das Stehen vor Allah. Ja, es wird über die Propheten auch im Koran gesagt, inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrat dar. Das wahrlich, wir haben sie so ungefähr gereinigt, auserwählt, mit einer besonderen Vorzug, nämlich welchen? Das Gedenken an die Heimstätte. Und damit ist das Jenseits gemeint. Ja, und solange das nicht da ist, werden wir unsere Zeit auch nicht richtig zu nutzen wissen. Und selbst wenn wir mal etwas tun, was nicht direkt mit Religion verbunden ist, werden wir auch diese Taten nicht mit Frömmigkeit färben können. Warum? Weil wir immer losgelöst von dem eigentlichen großen Sinn vor uns her leben. Und das nennt man dann umherirren. Warum? Weil wir überhaupt keine Richtung haben, in der wir gehen. Und dann irrt man umher. Ja, das sind wie, wenn manche Leute in die Stadt oder auf den Markt gehen und eigentlich haben die nichts Besonderes zu tun. Die sind einfach nur so da. Dann sieht man sie mal hier, mal da, mal hier, mal da, langsam vor sich hinschlendern. Ja, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wohin sie jetzt nochmal wollten. Er wird sagen, ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet.